Valladolid bis Merida. 1847. Antonio Trujeque, Jefe Politico von Peto und alter Kampfgenosse von Cecilio Chi und Jacinto Pat, hebt Maya-Truppen in Tiosuco aus, darunter Cecilio Chi. Auf Seiten Campeches marschiert er gegen Valladolid, vereinigt sich dort mit Truppen um Bonifacio Novello, ebenfalls seinem alten Mitkämpfer. Am 15. Januar wird mit 3000 Maya Valladolid im Sturm genommen. Das Volk der Vorstädte schließt sich den Soldaten an. Valladolid, die Perle des Ostens, war die Stadt einer bornierten und hochmütigen Kreolen-Aristokratie. Mestizen und Eingeborene hatten nicht einmal das Recht, das Zentrum der Stadt zu betreten. Jetzt entlädt sich die aufgestaute Wut des Volkes. 6 oder 8 Tage lang Plünderung, Mord und Verwüstung. Tod allen, die lange Hosen tragen, soll es geheißen haben. Ein entfesselter Pöbel soll in der Stadt eine Woche lang blindwütig gehaust haben. Wahllos Zerstörungen angerichtet, gemordet, die Toten verstümmelt. Die Bilanz, genau 84 Tote, darunter 3 Frauen und ein Gebrechlicher. Die Bilanz eines Massakers, das eine Woche dauert. Da kennt man doch ganz andere Massaker in kürzerer Zeit. Außerdem schreibt Serapio Becquero in seinem großen Ensayo Histórico sobre las Revoluciones de Yucatán, es habe bei einem der Jefes Politicos eine Liste existiert, in der die Namen jener schon verzeichnet waren, die sterben sollten. Die Reaktion der Ladinos war ein Schrei des Entsetzens. Amtliche Mitteilung betreffs der Meuchelmorde begangen am 15. Februar 1847 in Valladolid. Zeugnis von den grauenhaften Morden, die in Valladolid begangen wurden und die alle sozialen Garantien zerstören, ja sogar die Vorstellung vom Menschen erschüttern. Bei den zivilisierten Völkern werden die Gesetze des Krieges beachtet, die absolute Notwendigkeit, den Krieg nach Art und Form regeln, wie es unter zivilisierten Völkern üblich ist. Barbarischer und grausamer als selbst die Comanchen. Zu sehen, wie es in Yucatán zu einer Guerra de Castas kommt. Unterzeichnet vom Generalsekretär der provisorischen Regierung. Ein halbes Jahr vor Beginn des Aufstandes schon der Ausdruck Guerra de Castas. Die Ladinos beschwören den Rassenkrieg. Gouverneur Barbaciano versucht, sich an der Macht zu halten und die Einigung Yucatans herzustellen, indem er davor warnt, dass dem Land ein barbarischer Klassenkrieg von Seiten der Indios droht. Campeche triumphiert und Barbaciano geht nach Kuba ins Exil. Im Mai erlässt der provisorische Gouverneur ein Dekret, Dienstleute und Tagelöhner betreffend, das sich in nichts von dem Barbacianos 1841 unterscheidet. Bonifacio Novello hat sich mit einer Gruppe von Kampfgenossen seit den Ereignissen von Valladolid in die Wälder östlich von Tisimin zurückgezogen. Die Mayas sind auf ihren Feldern und pflanzen Mais. Am 4. Juli wird Santiago Méndez zum Gouverneur des Staates gewählt. Der Offizier und Barbaciano-Anhänger José Dolores Cetina hatte schon im Februar einen Putsch versucht, dessen Plan vorsah, die staatlichen Abgaben der Eingeborenen auf 1 Real monatlich herabzusetzen und sie allen zu erlassen, die ihn mit Waffen unterstützten. Außerdem waren Entschädigungen und Reformen den Landbesitz betreffend vorgesehen. Anfang Juli landet Cetina von Kuba aus im Norden Yucatans und sammelt erneut unter der Losung des alten Plans Truppen in der Gegend um Tisimin. Am 26. Juli proklamiert Cetina in Tisimin den Aufstand. Es ist derselbe Tag, an dem Manuel Antonio Ay von Chichimila in Valladolid als Verschwörer hingerichtet wird. Es waren Briefe bei ihm gefunden worden, die Kontakte mit Cecilio Chi und Bonifacio Novello bewiesen. Er selber erklärt, er habe im Auftrag Bonifacio Novellos gehandelt, damit eine Revolution gemacht würde mit dem Ziel, die Personensteuer, die Leute seiner Abstammung zahlten, auf 1 Real im Monat herabzusetzen. Auch Manuel Antonio Ay hatte 1840 und 42 für Yucatán gekämpft. Am 27. Juli marschiert Cetina mit seiner Truppe von Tisimin nach Valladolid. Dort informiert ihn der Stadtkommandant über den bevorstehenden Aufstand der Eingeborenen. Cetina schließt sich ihm an. Der Stadtkommandant hatte dem Jefe Politico Antonio Trujeque inzwischen den Auftrag gegeben, Cecilio Chi und Jacinto Pat in Gewahrsam zu nehmen. Beide entziehen sich der Verhaftung. Trujillo schickt den Hauptmann Ongay zum Rancho von Cecilio Chi, um etwas über dessen Aufenthaltsort zu erfahren. Cecilio Chi ist verschwunden, keiner weiß wohin. Daraufhin lässt der Hauptmann den Rancho plündern und niederbrennen. Das Indianermädchen vergewaltigt er selber.